Erster strebt vor allem nach der Liebe, aber bemüht euch auch um die Gaben des Geistes, besonders um die prophetische Rede. Zweiter, wer in einer unbekannten Sprache redet, spricht nicht zu Menschen, sondern zu Gott, weil ihn niemand verstehen kann. Dritter, wer jedoch prophetisch redet, hilft den Menschen, indem er sie aufbaut, ermutigt und tröstet. Vierter, wer in einer unbekannten Sprache redet, nützt nur sich selbst, aber wer prophetisch redet, nützt der ganzen Gemeinde. Fünfter, ich hätte zwar nichts dagegen, wenn ihr alle in Sprachen redet, aber es wäre viel besser, wenn ihr prophetisch reden würdet. Sechster, wenn ich zu euch käme und nur in Sprachen redete, würde euch das nichts nützen, sofern ich euch keine klare Botschaft bringe. Siebter, sogar Musikinstrumente wie Flöten oder Harfen müssen deutliche Töne von sich geben, damit man die Melodie überhaupt erkennen kann. Achter, wenn die Trompete beim Militär kein klares Signal gibt, wird sich niemand auf den Kampf vorbereiten. Neunter, genauso ist es bei euch, denn wenn ihr keine verständlichen Worte benutzt, weiß niemand, was ihr eigentlich sagen wollt. Zehnter, es gibt zwar viele verschiedene Sprachen auf der Welt und jede einzelne von ihnen hat eine bestimmte Bedeutung. Elfter, wenn ich jedoch die Bedeutung einer Sprache nicht kenne, bleibe ich für den Sprecher ein Fremder und er für mich. Zwölfter, da ihr euch so sehr nach geistlichen Gaben sehnt, solltet ihr euch besonders um die Gaben bemühen, die der Gemeinde helfen. Dreizehnter, deshalb sollte jemand, der in einer unbekannten Sprache redet, auch darum beten, dass er das Gesagte übersetzen kann. Vierzehnter, wenn ich in einer unbekannten Sprache bete, dann betet zwar mein Geist, aber mein Verstand hat keinen Nutzen davon. 15. Was ist also die Lösung? Ich möchte sowohl mit meinem Geist als auch mit meinem Verstand beten und singen. 16. Wenn du Gott nur im Geist dankst, wie soll dann ein einfacher Zuhörer Amen sagen, wenn er dich gar nicht versteht? 17. Dein Dankgebet mag zwar sehr gut sein, aber der andere Mensch wird dadurch nicht im Glauben gestärkt. 18. Ich danke Gott, dass ich mehr in unbekannten Sprachen rede als ihr alle zusammen. 19. In der Gemeinde möchte ich jedoch lieber 5 verständliche Worte sagen, um andere zu lehren, als 10.000 Worte in einer fremden Sprache. 20. Liebe Brüder, werdet im Denken nicht wie Kinder, sondern seid nur im Bösen unerfahren, während ihr im Verstand erwachsen werdet. 21. Im Gesetz steht geschrieben, dass Gott durch fremde Sprachen zu diesem Volk sprechen wird, aber sie werden trotzdem nicht hören. 22. Das Reden in Sprachen ist also ein Zeichen für die Ungläubigen, während die prophetische Rede für die Gläubigen bestimmt ist. 23. Wenn nun die ganze Gemeinde zusammenkommt und alle gleichzeitig in Sprachen reden, würden Außenstehende euch sicher für verrückt halten. 24. Wenn aber alle prophetisch reden und ein Ungläubiger dazukommt, wird er durch die Worte aller von seiner Schuld überzeugt. 25. Die Geheimnisse seines Herzens werden offenbar, so dass er sich vor Gott niederwirft und bekennt, dass Gott wirklich unter euch ist. 26. Wenn ihr zusammenkommt, hat jeder etwas beizutragen, sei es ein Lied, eine Lehre oder eine Offenbarung, damit alle gestärkt werden. 27. Wenn jemand in einer unbekannten Sprache reden will, sollten es höchstens 2 oder 3 nacheinander tun, und jemand muss es übersetzen. 28. Wenn jedoch kein Übersetzer anwesend ist, soll der Sprecher in der Gemeinde schweigen und nur für sich und Gott reden. 29. Auch von den Propheten sollen nur 2 oder 3 sprechen, während die anderen das Gesagte sorgfältig prüfen sollen. 30. Wenn aber ein anderer, der dabei sitzt, eine Offenbarung erhält, sollte der erste Sprecher seinen Vortrag beenden. 31. Ihr könnt nämlich alle nacheinander prophetisch reden, damit jeder in der Gemeinde etwas lernt und ermutigt wird. 32. Die Menschen, die prophetisch reden, haben die Kontrolle über ihren Geist und müssen nicht unkontrolliert sprechen. 33. Denn Gott ist kein Gott der Unordnung, sondern er möchte, dass überall in den Gemeinden Frieden herrscht. 34. Die Frauen sollen in den Versammlungen schweigen, da es ihnen nicht erlaubt ist zu reden, sondern sie sollen sich unterordnen. 35. Wenn sie etwas lernen möchten, sollen sie zu Hause ihre Ehemänner fragen, weil es für eine Frau unpassend ist, in der Gemeinde zu reden. 36. Ist das Wort Gottes etwa von euch ausgegangen, oder ist es etwa nur zu euch allein gekommen? 37. Wer sich für einen Propheten oder einen geistlichen Menschen hält, muss erkennen, dass meine Anweisungen Gebote des Herrn sind. 38. Wenn jemand das jedoch nicht anerkennen will, dann wird er selbst auch nicht anerkannt werden. 39. Deshalb, meine Brüder, bemüht euch um die prophetische Rede und verbietet auch das Reden in unbekannten Sprachen nicht. 40. Achtet aber darauf, dass bei euren Treffen alles anständig und in einer guten Ordnung abläuft.